Guten Tag, der Milch ist mein Name. Ich bin der zuständige Arzt und möchte Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Aber bevor ich damit beginne, brauche ich um Ihre, bitte ich um Ihre persönliche Information. Sind Sie damit einverstanden? Ja, möchten Sie Wasser trinken? Ich trinke immer viel Wasser. Ja, danke. Wie heißen Sie denn? Ich habe viel gewartet hier. Mein Name ist Henrika Meyer. Wie kommt es, dass man so lange warten muss, Herr Demisch? Herr Doktor. Und Frau Meyer, das tut mir leid, dass Sie für so lange gewartet haben. Aber heute ist viel los. Aber jetzt sind Sie dran. Ich kümmere mich um Sie. Ja, danke. Und Danke. könnten Sie bitte um Ihre Vor- und Nachname buchstabieren, bitte? Ne dedim hocam adıma? Henrike Meyer. Okay. H E N R I K A. A. Maya M E Y E E. Könnten Sie bitte zweite Buchstabiere Ihres Nachnamens wiederholen, bitte? E wie Egger oder E wie Essen? Die beide E wie Essen. E wie Essen, okay. Herr Mayer, wie alt sind Frau, Sie? Frau Frau Henrika. Ja. Henrika, wie alt sind Sie? 63. Wann wurden Sie genau geboren? 1963. Und Tag und Monat können Sie sagen? Ha, okay. 24.12. Vierundzwanzigsten zwölften. Und okay. Sie sind 62 Jahre alt. Ja. Wie groß sind Sie? 1,78 Meter. Sick. Okay. Und wie viel wiegen Sie aktuell? Oh, 89,8 Kilo. Frau Meier, wie kann ich Ihnen helfen? Was führt Sie zu uns? Ja, heute habe ich mit sind wir mit meinem Mann am Rhein spazieren. Da habe ich da fühle ich mich nicht gut, ein bisschen bei mir schwindelig. Deswegen ich wir entscheiden hierher kommen. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Habe ich auch Kopfschmerzen, ja? Und seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ungefähr seit 3 Tagen bin ich nicht gut, fühle ich mich nicht gut. Aber heute vielleicht frische Luft wäre besser, habe ich gedacht. Aber nein, schaffe ich nicht. Ja, Sie haben schon einmal ähnliche Beschwerden gehabt. Ja, früher immer wiederkehrende Kopfschmerzen habe ich. Und während Kopfschmerzen fühle ich mich Schwindelgefühl. Ja, Okay. ungefähr Ja, vielleicht einem Zunächst. Jahre. Zunächst können Vielleicht wir einem Jahr. über Schwindel sprechen. Könnten Sie die Schwindel beschreiben? Dreht sich eher wie in ein Karussell, oder schwankt er wie im Schiff oder Boot? Die zweite. Schwank schwindet. Und besonders Unsicherheitsgefühl habe ich. Ja, das verstehe ich. Und haben Sie schon einmal Schwindelattacke gehabt? Oder das hat erst mal aufgetreten? Wie habe ich gesagt, wenn ich seit 3 Tagen, besonders wenn ich Kopfschmerzen habe, fühle ich mich schwindelig und brauche ich ein paar Sitzen und ich schwitze mehr sonst als sonst. Entschuldigung. Okay, das verstehe ich. Ja. Und manchmal, ich habe auch Herzklopfen. Herzklopfen. Seit wann? Seit 3 Tagen oder mehr? Ja, seit 3 Tagen. Und könnten Sie die Kopfschmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpf, drückend, brennend oder ziehend? Oh, klopfend und pulsierend, kann ich sagen. Klopfend und pulsierend. Aber die Und Schmerzen immer da. immer da. Okay. Morgens weniger, aber in abends nach der Arbeit, ach, mein Kopf verrückt wegen Schmerzen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen, 10 am starken Schmerzen bedeutet? Morgen kann ich 6 sagen. 6. Und am Abend würde ich 8 sagen. 8 sage. Das tut mir leid, das zu hören. Ja. Brauchen Sie Medikamente im Moment oder könnten Sie bis Ende des Gesprächs aushalten? Moment, brauche ich nicht. Ich habe Ibuprofen 600 Milligramm eingenommen. Gott sei Dank mein Manns Medikamente. Er hat Hexenschuss. Excellent. Wissen Sie, was ist das? Ja, das ist eine Gurkenschmerzen. Ja, ihre Medikamente er gibt mir und Ibuprofen hilft auch mir. Gott sei Hilft. Dank, ja. Okay, alles klar. Und gab es Auslöser für die Schmerzen? Weiß ich nicht. Ne? Und Ja, ich bin stressig bei der Arbeit. Ich bin Bäckerin und immer morgens fahren. Ich kann es nicht aushalten. Könnten Sie bitte, meine Bitte ist das, ich würde gerne krank geschrieben, Frührente kommen. Ja, Ich bin Sie würden 63 Jahre alt. Ich kann nicht weitermachen. ja, Könnten Sie Sie bitte für dieses Thema helfen? Ich würde gerne mit Ihrem Oberarzt sprechen. Darf ich? Frau Meier, leider sind wir in der Notaufnahme, deswegen kann ich Ihnen über diesem Thema nicht helfen. Aber für diese Frührente sollen Sie Ihren Hausarzt besuchen. Dann muss er den Antrag in Rentenversicherung unterstützen. Aber leider kann ich nicht machen. Das tut mir leid. Ja, ich bin nicht gut mit meinem Hausarzt, ja. Aber wenn Sie neue Hausarzt brauchen, kann ich Ihnen helfen. Kann sein, man kann Ja, ich Hausarzt habe. wechseln. Ich habe. Natürlich können Sie was machen. Oh, das ist gute Idee. Wenn Sie Unterstützung brauchen, stehen wir Ihnen zur Seite. Okay. Danke. Aber vielleicht können Sie auch von Ihrem Oberarzt meine Wünsche bitten, ja? Ja. Sprechen für Ja, ich mich. bespreche Oberarzt. Okay, ja. Okay. Ich kann Aber warten. ja, jetzt machen wir Aufnahmegespräch weiter. Okay. Okay. Und gibt es etwas, das die Kopfschmerzen lindert oder verstärkt? Ibuprofen ein bisschen geholfen. Außer Ibuprofen, Stehen, Bewegung oder Ne, nein. habe ich nicht bemerkt. Nein. Okay, Nein, strahlen die nein. Schmerzen irgendwohin aus? Keine Strahlung, aber immer hier, die Immer. beidseitig Schläfen seit. Haben die Schmerzen plötzlich oder allmählich aufgetreten? Ganz langsam. Langsam. Alles. Und lassen Sie uns über Schwindel sprechen. Und haben Sie Bewusstsein verloren? Nein, Nein. aber als würde ich schwarze Flecken vor meinen Augen sehen. Ich notiere. Und hatten Sie Unfall? Haben Sie sich Kopf verletzt? Den Kopf verletzt? Nein, nein, nein. Und haben Sie andere Beschwerden neben Kopfschmerzen und Schwindel? Die Leiden habe Sie ich. unter Übelkeit zum Beispiel? Oh, mir ist übel. Ja, Sie haben Mhm. recht. Deswegen, aber ich kann nicht mehr essen, aber nicht auch wenig kann ich sagen. Ich Mhm. habe salziges Essen. Ich wähle salziges Essen. Das Mhm. ist gut gegen Übel. Mhm. Und ich trinke im Moment viel Wasser, weiß ich nicht, vielleicht 3 Liter am Tag. Ich habe Mhm. mir immer Durst. Eigentlich ist 3 Liter nicht viel. Gut. Haben Sie erbrochen? Nein, nein. Sie haben nur Übel. Und ich bin sehr gestresst, gestresst bei der Arbeit. Was machen Sie vom Beruf? Bäckerin. Herr Becky, Sie haben gesagt, dass Das Herr ist ja echt Becky. schwer für mich. Und ja, haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Seit 3 Jahren habe ich 5 Kilo zunehmen. Zunehmen. Seit 4 Jahren. Zugenommen, ja. Und haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Nein. Vielleicht wegen Menopause, Mhm. manchmal fühle ich mich warm, aber Seit wann sind Sie in der Wechseljahren? ja, ich kenne dieses Gefühl seit 15 Jahren. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Ja, ich mag meine Frauenarzt Mhm. und ja, vor 6 Monaten bin ich da, war ich Ja, da. alles klar. Frau Meier, leiden Sie an einer chronischen Erkrankung? Ja, ich habe, mein Hausarzt hat mir gesagt, habe ich Bluthochdruck seit Mhm. 5 Jahren. Aber Mhm. erst 2 Jahren möchte ich das Medikamente nicht nutzen, nicht eingenommen, nicht Mhm. einnehmen. Aber seit 3 Jahren nehme ich meine Medikament regelmäßig, Ramipril 5 Milligramm. Wann war der letzte Werte? Ramipril 5 Milligramm. Nein. Wann war Ihre letzte Blutdruck? Weiß ich nicht. Sie haben sich nicht erinnert. Nein, ich habe nicht gemessen. Wie häufig messen Sie Ihren Blutdruck? Einmal Nee. pro Woche oder Nein. Ich habe nicht gemessen. Soll ich messen? Aber ich nehme meine Ah, Medikamente okay. regelmäßig. Okay, das verstehe ich. Aber Sie sollten Ihre Blutdruck regelmäßig messen. Ja, wie habe ich gesagt, ich bin nicht gut mit meinem Hausarztin, deswegen ich kann nicht ihn besuchen. Wie kann ich Okay. messen? Herr Eckemeyer, nach der Untersuchung passen wir ein neuer Hausarzt. Okay. Aber ich empfehle Ihnen, Ihre Blutdruck regelmäßig zu messen. Das ist sehr wichtig. Man kann selbst messen? Ja, natürlich, Sie können machen. Wie kann ich machen das? Ja, Sie können, es gibt nur drei. ja, Sie können mit Blutdruckmessgerät richtig messen. Haben Sie Blutdruckmessgerät? Nein, nein, wie kann ich Nein. kaufen? Mit Apotheke. Beim Apotheke können Sie kaufen. Aber zunächst müssen Sie einen Termin vereinbaren beim Hausarzt. Oh, okay. Okay. Machen wir. Okay. Und leiden Sie noch andere Erkrankungen? Sonst nicht, ne? Okay. Nehmen Sie eine Medikamente außer Ramipril? Nein. Manchmal mein Manns Medikament, Ibuprofen Ibuprofen 600. 600. Ich notiere. Und wurden Sie schon einmal operiert? Operation, was kann ich sagen? Ich hatte Gallenblasenprobleme vor 17 Jahren. Habe ich einen Operation würde bei mir eine Operation durchgeführt. Ja, das war Okay. alles in Ordnung. Alles klar. Frau Meier, sind Sie allergisch gegen etwas? Nein. Nein. Und rauchen Sie? Nein. Trinken Sie Alkohol? Zwei Gläser Prosecco oder Wein jede 2 Wochen Jede 2 Wochen. gelegentlich beim Feiern. Ja. Alles klar. Und drogen Sie, konsumieren Sie Drogen? Nein. Ja, Frau Meier, leben Ihre Eltern noch? Mein Vater gestorben wegen Lungenkrankheit, aber ich kann, ja, er hat Staublunge. Das tut mir leid zum Verlust Ihres Vaters. Und wie Das. alt ist er, als er verstorben ist? Er war 40. 40. Und Ihre Mutter? Meine Mutter ist jetzt 83 Jahre alt. Sie hatte Kniegelenk, Arthrose. Arthrose. Und ich habe vier Geschwister. Drei Schwestern vor die dritte Schwester leider vor einem Jahr an Herzanfall mit 65 Jahren gestorben. Ja, das tut mir leid. Danke. Mein herzliches Beileid, Frau Meier. Dankeschön. Und Sie verheiratet? Ja, wie habe ich gesagt, mit meinem Mann kommen wir hier. Sind wir, bin ich hier Haben herkommen. Sie Kinder? Eine Tochter, sie ist ganz gesund. Okay. Ja, Frau Und Mayer, ich glaube, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt und ich habe alle relevanten Informationen gesammelt. Ja, nach dem Angabe denke ich, ein Attacke der Blutdruck. Aber das ist nur ein Verdacht. Und musst du weitere Untersuchungen bestätigt werden. Zunächst würde ich ihre körperliche Untersuchung durchführen. Dann würde ich ihren Blutdruck, insbesondere Blutdruck, aber auch Blutzucker, Puls, Fieber messen. Dann können wir, dann würde ich etwas Blut abnehmen. Dann können wir genau sagen, ob, was sie haben. Entschuldigung, ich habe in der Nacht auch dreimal die Toilette gehen, Wasser lassen. Vielleicht könnten Sie bitte meine Urin testen, überprüfen. Ja, natürlich sollen wir. Okay, es freut mich. Danke. Soll ich hier bleiben jetzt? Für weitere Untersuchung, ja, bleiben Sie im Wartezimmer. Okay, ich warte auf Ihnen. Danke. Evet. Hocam bir reaksiyon bekledim. Eşimin ilacını alıyorum dedim. Hani bu o ne artılışın gibi bir reaksiyon. Bu hasta biraz zorluyor reaksiyonlarıyla okuduğum şeylerden. Ama Sadece bir kere şey güzel dedin gitti. abla, emekliliğe gidiyorum diye bir kere dedin. Evet, onu bir kere dedim. Ne yapayım Ona en az bir yetişmiyor. 7-8 kere söyledim. Aynen. Yo, memnun kaldım verdiğin cevaptan. Bir de Ober Arts'a vereceğim dedin ya. Hasta kalmıyor abla. Yok Biliyorum. yok diyor, sen bilmiyorsun, verebiliyorsun, verebiliyorsun diyor. Ben diyor bilmem Evet. neyim oldu, verebilirsin diyor. Sonra Berlin'e gönderebilir misin? Ama güzel Evet. verdin reaksiyonlarını. Açık, çok net verdin. Hani hilfreich, çok anlayışlı. O beni tatmin ettin yani. Dolayısıyla hani hastanın o anksiyetesini alınca inşallah Allah yolumuzu açacak Sadece diyelim. sınavda kendi farkına vardım, bir şey düzelteyim. No Hausarzt unpassen dedim. O anpassen olacak. Onu hani bir düzelteyim, eğer o şekilde şey yapan olursa. Anpasın ne demek hocam? Ya ayarlamak anlamı da vardır. Düzenlemek hani. Umstellen de karıştırdım. Unpassen dedim. Anpasın. Okey. Ben onu da sağ ol senden yeni şeyler öğreniyorum ya. Anpasın. Ayarlamak. Okey. Ya bu hasta aynı zamanda şekeriyle de gelebiliyor. Kronik erkrankungta şekerim de var diyebiliyor. O anda şitriplerini de isteyebiliyor. Falan fıstık bu böyle şey bir hasta. Reaksiyonların O güzel. şeker hastası abla, o ayrı şeker tipi olmayan. Ya işte kombine de gelebilir. Bu üç vaka biliyorsun bizde şey. Ama söylemedim şeker hastası olduğunu. Şimdi ben Şöyle şeyi diyor hocam. soracağım. Şekeri olup şekerim kontrolde de diyebiliyor. Ama işte bilemedim. Tam da okuyamadım açıkçası. Ben şeyi soracağım ama bir hastaya ben bunu nasıl söyleyeceğim? Bende o bilgi yokmuş. Size sunarken fark ettim. Hastaya ben nasıl söyleyeyim bunu? Niye? Nahte mangabın denki işame, ne düşünüyorum hastada? Sadece tansiyon dedim ben ama aklıma başka bir şey Ha, gelmedi. taydıraydı mı? Enfilaydım Dur. diyemem. Şurada vardı bende. Doğru dedin. Ben sadece tansiyon dedim. Tamam, ne diyeceksin? Ne bileyim ben. Ha, bu hastada yok çok germene gerek yok, şeker falan demene gerek yok. Kaç aydır da şey yapacak. Dur bakayım şurada sorular Bu arada vardı. güncel fallerde tansiyonu normal. En son 3 gün önce ölçmüş. 130-80 çıkmış. Düzenli tansiyonunu ölçüyor. Onu söyleyeyim. Ama Evet. işte burnout'ta tansiyon farkı maalesef ve hasta ısrarla kardeşinizi söylemedin abla. O çok İşte önemliydi. o burnout'ta oluyor hocam. Burnout'u diyecekse, şimdi bendeki notlara baktım. Burnout'ta kardeşim de yani biz bugün hypertansive ankylosing'u yapalım dediğimiz için ben o çok kranken şey üzerinde durmadım. Ben senin dediğini denk gelmedim ama tecrübelerde. Ama şu protokoldeki ben yanlış yer mi yaptım yahu? Doğru yeri yaptım. Mimanı mı yaptın sen? Nine, 149 sayfalık şeyimiz var ya. Ben ondan haberim yok. Ne var Hukuksal abla? protokolümüz. Benim ondan haberim yok. Ben tecrübelere bakıyorum. Tecrübelerde de PAFAFK var. Rauchabein var yani. Rauchçu hasta öyle söylüyor. Rauchabein diyor. Okey. Bu Almanların da her şeyi sigaraya bağlaması PAFAFK'ya Rauchabein. Kronik bronşite Rauchatusis. Rauchhaus. İstersen bunun sorularını okuruz, reaksiyonlarını dersen. Mesela ich habe viele Probleme, Herr Doktor. Ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich möchte Führerrente bekommen. Hani Öyle abla, bunun... bu hasta bak ben yetiştiremedim. Ben normalde yetiştiriyorum. Bu hasta çünkü tek reaksiyon veriyor. Sadece diyor ki beni Führerrente'ye yolla. Ve en az 3 kere söylüyor. Yani 7 kere biraz abartı oldu belki ama 3 kere söylüyor Evet. ve bizim şeyimizi kabul etmiyor. Ben yapamam, ben sentral not altına. En son hani belki Oberarzt'a söyleyeceğim bu durumu ama şu anda sizin şikayetlerinize bir çözüm bulmak bizim önceliğimiz gibi bir şeyle orada hani yırtabiliriz. Çünkü ama benim dediğim vaka işte burnout oluyor. Burnout'un mantığı o zaten. Yani burnout'un kronik fatik sendromundan çok bir farkı yok. Farkı şu, burnout şey bedingli, arbeit bedingli. Yoksa kronik fatikten de öyle ahım şahım bir farkı yok. Yani ayırt etmek zor. Yani bu hasta 5'te işe gidiyor. Bu hastaya patronu yeni bir şube açmak istiyor. Hani sınavda o kelimeler gelirse bunu Evet. sınavda dile getirdi de anla diye, filiali diye kullanıyor. Patron yeni bir şube açmak istiyor. Sabahın 5'inde işe gidiyor. Sabah 5'te uyanıyor. Ve akşam 6'da geliyor. Das ist illegal. Oberarzt bunu sormuş. Ist das illegal? Nein, das ist illegal. Yani bu hasta 13 saat çalışıyor. Eve geliyor. Kocası ayyaş. Çalışmıyor. Akşama kadar evde karısına gelecek paraya bakıyor. Üzerine çocukları var. Onlara yemek hazırlıyor. Yani kadın artık bitmiş yani. O daha çok burnout'ta ama biliyorsun. Bu bir de çok özür dilerim abi bizim arkadaşa sınavda şey gelmişti bu kocasını vasfa derken faule zoke tembel çorap gibi bir şey denk gelmişti. Evet, what is Paul Tembel Zocchi diyor? kadın Tembel şey koca. faule zoke diye tarifliyor. Oberarzt da onu sormuş. Bu ne demek? Çok Hani iyi ya. tembel manasındaymış o da bilgi şey yapmak istedim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Tembel koca demek abi. Abla gelirse sana. Valla evet. Hocam bu bir de Zoll das Dokument nach Berlin geschickt werden diyor. Çünkü Rente Wie lange Versicherung dauert es? Berlin'de. Neden Berlin olayı var? Çünkü Rente Versicherung Berlin'de. Hausarzt Berlin'i yollayacak. Yani bizim klinikteki bir doktor da bunu yollayabilir. Ama ben acil değilim. Beni ilgilendirmez. Ya Okey, beni rente ilgilendirmez terzihi yok. demeyeyim de benim hastam var abi. Git kendini hallet. Onu da ben halletmeyeyim. Ben senin şikayetlerine çözüm bulurum. Seni Hausarzt'a O yollarım. zaman şöyle yapalım İbrahim Hocam. Şimdi Kemal Hocam da burada. Sen bir toparla, Vorstellungunu yap. Devam edelim dersek bunları Taylüş'te konuşalım. Hani reaksiyonlarını, şeylerini, hasta nasıl gelebilir? Aber zunächst möchte ich diese Frage stellen. Gibt es jemand, der andere Fragen Evet, bakın da hat? ben şey yapayım. Soruları şeyi hazırlayayım. Herhalde başka sorusu olan yoktur. Evet. Peki abla laboratuvar şey hazırladınız mı? Hazırladım hocam. Kling. Başlayalım mı yoksa? Ne zaman başlayalım? Hocam İbrahim önce Hocam. laboratuvarı söylüyorum. Yok İbrahim Hocam hani şu Ha. an biraz şey Bence yapayım, hazırlanayım. abi şey söylemek istiyorum. Sınavda 20 dakikalık ikinci talimiz oluyor. Stuttgart'tan belki farklıdır diye söylüyorum. O 20 dakikada aynı zamanda az çok Teil 3'e de hazırlanıyorsun. Yani şu an sunumdan bir tık daha iyi olacak sınavdaki Teil 3'ü. Girişim yani en azından. Bizde de öyle, Hani bizde de öyle. Arz öyle mi? Ha. brief'i kastetmiyor musunuz? Evet. Ya Evet, şöyle şu an evet. 20 dakika hani hazırlanmamış oluyorum sınavda ama 20 dakika Aynı durumdayız. oluyor. Okay, alles Yani gut. şöyle, burada biraz spontan yapmak zorunda, spontan hazırlanmak zorunda kalıyoruz. Sadece hemen anamnez görüşmesi sonrası 1-2 dakikalık vaktimiz oluyor. Ama orada ars brief'i yazdığımız için hem düşünmüş hem kafamızı bir toparlamış oluyoruz. Bunu kastediyorsunuz galiba. Bizde de aynı şekilde. Okay. Ja, hier spricht der mir, bitte schön. Guten Tag. Ich bin Frau Müller aus dem Labor. Frau Bergheim, Kaliumwert 2,58 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte diese Wert Ihr 200 Oberarzt weiterleiten? 200 2 2,58 Kaliumwert. Ja, Kalium, Natrium, okay. Frau Ich teile mit. Bergheim schreibt sich Ja, ich Berg habe mich mit jetzt. K. Okay. Schönen Tag. Tschüss. Hallo, guten Tag, mein Kollege. Ja, guten Tag. Ja, möchten, ja, nehmen Sie bitte Platz. Was Ja, ich machen Sie nehme. heute? Ja, Herr Doktor, ich habe ein Neues in der Notaufnahme aufgenommen und ich möchte Ihnen vorstellen. Ja, gerne. Aber bevor ich damit beginne, bitte ich, bevor ich damit beginne, möchte ich Ihnen von einem wichtigen Laboranruf berichten. Eine Kollegin aus dem Labor gerade hat mir telefonisch mitgeteilt, dass der Kaliumwert von Frau Bergheim beim 2,56 Millimol pro Liter liegt. Oh, Dieser das ist Wert ist nicht, andere Patient. ja, Ist andere Patient, aber okay. das ist Notfall. Das Ah. kann gefährlich. Ja, das Okay, kann könnten Sie bitte gefährlich. das Wert wiederholen? 2,56 Millimol pro 5,6. Liter. Okay. Und was ist Normalwerte? Wie Die ist Normalwerte? Normalwerte liegt, ja, die Normalwerte liegt bei 3,6 bis 5,2. 3,6, aber das ist knapp, oder? 2,6 Normalwerte, aber 2,6 nicht normal, 3,6 normal. ah, okay, ich habe 2,6 verstanden. Nein, nein, Entschuldigung. 3,6 Okay, normal. okay, okay. Oh, okay. Das ist niedrig. Das ist Okay. sehr stark erniedrigt. Okay, welche Und Symptome könnte dieser Patient oder diese Patientin haben? Oder haben Sie eine Vermutung, mit welcher Symptome können die Patienten kommen? ja, eine so ausgeprägte Hypokaliämie kann zu Müdigkeit, Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, im schlimmsten Fall kann man flimmern, sogar Asystolie führen. Deswegen sind sie lebensbedrohlich, ist sie lebensbedrohlich Oh sein. ja, Sie haben recht, das ist lebensbedrohlich. Ja. Und ja, könnten Sie bitte die Symptome wiederholen? Welche Symptome erwarten Muskelschwäche, Sie? Muskelkrämpfe. Und ja, im schlimmsten Fall Kammerflimmer, Asystolie. Asystolie, oh, das ist sehr wichtig. Oliguri. Und was noch? Gibt es Veränderung bei EKG? Ja, das kann ST-Strecken und ja. ST-Strecken und neue aufgetretene U-Welle. U-Welle. Und wie ist T-Fall? Ja, T-Welle? T-Welle ist gelöschtes T-Welle, Abnahme der T-Welle, Abnahme der T-Welle. Welche Ursachen könnten sie sein oder welche Ursachen erwarten Sie für diesen Fall, für diese Werte? Ja, am häufigsten Ursache ist die Diuretika, Thiazid oder Schleifendiuretika. also lateinisch Luftdiuretika. Und unzureichender Kaliumzufuhr ist andere ja, Ursache. Und Cohn-Syndrom oder ja, Diabetes insipidus. Was noch? Diğeri Was noch? kötü es sein? Niereninsuffizienz, Niereninsüffizienz. ja, Alkalose, Diğeri o da ja, ja, berbereyken natürlich könnten. Wasserverlust, Diarrhoe, Erbrechen, Schwitzen ist auch erkennbare Ursache. Okay, was sollte ja was sollte man behandeln oder wie sollte man behandeln? Was sollen wir tun bei diesem Fall? Haben Sie Empfehlungen? Ja, die Therapie richtet sich nach der Ursache. Wenn Kalium sich höher als 3 befindet, können wir Kalium geben, kaliumreiche Ernährung geben, wie zum Beispiel Banane oder Obst. Aber dieser Wert ist sehr stark erniedrigt. Wir sollten intravenös Kalium geben und im EKG überwachen, die Patienten Intensivstationen aufnehmen und ständig überwachen. Okay, vielen Dank für diese Informationen. Und haben Sie noch weitere Patienten heute, oder? Ja, meine Patientin, es handelt sich um Henrike Meyer, ein 62-jähriger Patientin, geboren am 24.12.1963. Sie ist 1,67 Meter groß und sie wiegt aktuell 89,8 Kilo. Sie stellte sich bei uns seit 3 Tagen bestehenden progredienten schwankartigen Vertigo-Attacke. Das hat erst mal aufgetreten. Außerdem hat sie angegeben, dass sie Sephalgie haben, 3 Tagen bestehenden langsam einsetzenden Sephalgie. Sie beschreibt die Schmerzen als klopfend und pulsierend und sie stuft die Schmerzen auf einer Schmerzskala 6 mit 6 von 10 ein. Als Auslöser für die Schmerzen wurde verneint. Sie hat Ibuprofen 600 Milligramm eingenommen, aber sie hatte kein Rezept. Diese Medikamente gehört zu ihres Mann. Außerdem hat sie berichtet, dass sie keine Synkope hat und sie hatte keinen Unfall. Sie hat sich keine Verletzung. Herr Kollege, Ja. der Patient hat seit 3 Tagen Vertigo, Sefalgie, Palpitation, Ja, Herzpalpitation, richtig. ja, Herzklopfen, Palpitation, und aber seit 3 Tagen. Ja. Und wie hat es oder wie haben diese Beschwerden angefangen? Plötzlich oder langsam? Und Langsam ist eingesessen. okay, langsam. Und seit 3 Tagen sind alle Beschwerden da, oder? Ja. Seit Die drei Beschwerden Tagen. immer da, aber heute ist sie spazieren gegangen am Rhein und die Beschwerden ist schlimmer geworden. Schlimmer geworden. Okay, aber seit 3 Tagen, das ist sehr wichtig, ich glaube. Ja. Seit 3 Tagen, ja. Und was könnte es sein? Seit 3 Tagen bestehende Kopfschmerzen. Und Ja, mit sie. Vertigo und mit Tachykardie. Hat der Sie leidet Patient. an arteriell Hypertonie, aber sie hat ihren Blutdruck nicht gemessen. Seit 3 Tagen. Hat der Ja. Patient andere Beschwerden? Wie Brustschmerzen Noch drei. oder Nokturie? Keine Atemnot. Sie hat Nokturi, übel Nausea, ohne Emesis. Gehirnblutung könnte es auch sein, seit drei Ja, Tagen. natürlich. Okay, Natürlich. Während haben der Sie körperlichen unterbrochen? Untersuchung, ja, während der Untersuchung frage ich neurologische Untersuchung, frage ich. Okay, haben Sie Ja. dieses Gespräch unterbrochen oder was haben Sie gemacht? Nein, ich habe nicht unterbrochen. Okay, ja, braucht man oder sollten wir unterbrechen? Was denken Sie? Ja, ich möchte wissen, wo der Kopfschmerzen ist. Ja, während der Wo Untersuchung sind? frage ich. Okay, ja, ich glaube, das ist wichtig. Wo sind Kopfschmerzen? Hat der Patient Fieber? Oder Sie Nackensteifigkeit. hat Hat der kein Fieber. Patient Steifigkeit? Nackensteifigkeiten. Nein, oder? Während der Untersuchung frage Okay, ich. okay, okay. Weitere Untersuchung, bitte, Herr Kollege. Ja, diese Informationen könnten wichtig sein. Und Brustschmerzen oder Atemnot-Dyspnoe, hat der Patient solche Beschwerden? Ja, sie hat keine Atemnot. Okay, aber sie haben berichtet, dass der Patient auch Nokturie hat. Ja, wie viel mal in der Nacht oder hat der Patient auch andere Beschwerden, wie Durst haben? Ja, sie hat Durst, deswegen trinkt sie mindestens 3 Liter Wasser täglich. Okay. 3 Liter täglich. Meint der Patient, ob es eine Veränderung gibt? 3 Liter, ja, es könnte natürlich normal sein, aber gibt es eine Veränderung in letzter Zeit? Ja, Sie können es auch bei der Untersuchung ja lernen, Herr Okay. Kollege. Was noch? Gibt es noch weitere Beschwerden oder Angaben? Ja, die Vegetative Anamnese sind Nausea, Inappetenz, Gewichtszunahme, die Gewichtszunahme innerhalb 3 Jahren von 5 Kilogramm auffällig. Zunahme. Ja, Zunahme, richtig. Sie leidet an arterielle Hypertonie seit 15 Jahren. Dagegen nimmt sie Ramipril 5 Milligramm ein, aber Seit wann hat der Patient arterielle Hypertonie? seit 15 Jahren. 15 oder 5? Ich glaube 15. Okay, wir können weiter machen. Okay. Und dagegen nimmt sie Ramipril 5 Milligramm ein. Hat der Patient immer ein Medikament eingenommen? Ja, sie hat Medikamente, sie nimmt Medikamente regelmäßig ein, aber sie misst ihre Blutdruck nicht. Okay, ja, laut Ihrer Angaben hat der Patient seit 15 Jahren Arterie-Hypertonie und seit 15 Jahren ja, Ihre Patienten Ah, das tut Medikamente mir ein. leid, Herr Oberarzt. Seit 5 Jahren Bluthochdruck. Okay. Und seit 5 Jahren nimmt die Patientin immer regelmäßig Ja. Medikamente ein. Ja, richtig. Okay. Weiter bitte. Und welches Medikament? Ramipril. Okay, gibt es auch keine Veränderung Ja. zur Medikation? Ich glaube, keine Veränderung. Sie Okay. nimmt immer Ramipril ein. Okay, weiter bitte. Sie wurde Cholezystektomie operiert vor 17 Jahren. Sie sind nicht allergisch, sie raucht nicht. Sie trinkt 2 Gläser Prosecco jede 2 Woche. Sie konsumiert schon einmal keine Drogen. Ihr Vater ist an Lungenkrebs gestorben. Ihre Mutter leidet an Arthrose. Und sie ist verheiratet und eine gesunde Tochter. Sie ist Bäckerin oder sie arbeitet im Bäckerin. Ich weiß nicht, sie ist Bäckerin oder sie ist andere Tätigkeit. Okay, in einer Bäckerei oder bei Bäckerei arbeitet sie. Okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Herr Kollege? Die anamnestischen Angaben deuten auf eine hypertensive Entgleisung hin, weil sie Vertigo, Kopfschmerzen, Nausea hat und sie leidet an Bluthochdruck, arterielle Hypertonie. Allerdings hat sie bisher nicht gemessen, ihr Blutdruck nicht gemessen. Okay, Es Sie, wird okay. ja, es wird empfohlen, mindestens einmal pro Woche eine Messung. Und differenzierte Diagnostik kommen Burnout-Syndrom, Anämie und Tier in Betracht. Seit 3 Tagen, Tia. Okay. Um meine Verdachtsdiagnose Und festzustellen. Burnout-Syndrom haben Sie gesagt, hat die Ja. Patientin Konzentrationsstörung? Ich glaube ja. Sie hat verminderte Leistungen, Leistungsfähigkeit und sie haben ja, Müdigkeit Okay. aufgrund von Stress bei der Arbeit. Aber Burnout-Syndrom, ich denke, seit langem können die Patienten solche Beschwerden haben, oder? Der Patient hat nur seit 3 Tagen ein paar Beschwerden. Früher hatte die Patientin keine Beschwerden. Ja, richtig. Aber Aber das Sie ist haben eine gesagt, geringe Möglichkeit. Das ja, das ist ist eine immer differenziert. Differentialdiagnose. Ja, Sie haben recht. Und Ihre Verdachtsdiagnose ist hypertensive Entgleisung. Was meinen Sie, welche Type ja, gibt es als hypertensive Entgleisung? Ja, es gibt 2 Teile hypertensiv Attack oder Girmemia. Ich meine, Ihre Blutdruck kann viel zu viel erhöht sein. Ja, zum Beispiel Erhöhung. Ja, Wie hoch? normale Blutdruck liegt bei zwischen 220 bis zu 80 Millimeter Quecksilber. Aber bei dieser Situation, was erwarten Sie? Wie hoch erwarten Sie? Höher als 160 Millimeter Oder Quecksilber. 60 oder 80, 180 180 zu 180 zu 120. 100 ist 20. 20. Und ja, welche Type? Hypertensive Krise oder hypertensiver Notfall? Hypertensiv Krise Welche Unterschiede gibt es? Könnten Sie bitte okay. es Bei ja beschreiben? hypertensiven Notfall gibt es Organschädigung. Welche Organschädigung erwarten Gehirn, Sie? Nieren, Leber. Was noch? Was noch? Gehirn, Nieren, Leber, gastrointestinal, Verdauungssystem, Trakt. Und Erwarten Sie Herzprobleme? ja, natürlich Herz. Okay. Die Patienten haben solche Beschwerden. Was sollen wir am Anfang tun? Erste Zunächst würde Maßnahme. ich eine körperliche Untersuchung durchführen und Vitalparameter erheben. insbesondere bulut durukmesin. Möchten Sie denn Blutdruck messen? Beidseitig oder linksseitig, rechtsseitig, beide? Beidseitig. Ist es wichtig oder und wir haben ja den Blutdruck gemessen und das ist hoch. Ist es genug oder das ist nicht hoch, aber der Patient oder die Patienten haben ja solche Beschwerden wie Vertigo. Bei manchen Situationen ist es wichtig, zum Beispiel Aortendissektion. Was Aber erwarten für Sie diese bei Patienten, Aortendissektion? was könnte sich Was davon entwickeln? erwarten Sie ja da was könnte es sein? Wie können Sie es verstehen? Wir können diese Diagnose nicht feststellen, aber welche Unterschiede oder woran? Nörologische Befunde Aortosektion. erwarte Ich ich. meine Aortosektion. Gibt es einen Unterschied? Blutdruckmessung. Ja, richtig. Weil Aortendissektion gibt es einen Riss. Deswegen erwarte ich bei einer Teile eine erniedrigte Blutdruck. Das ist nicht gleich. Ja, richtig. Was ist Differenz? Mindestens können wir zum Beispiel rechtsseitig 160 und linksseitig 150. Ja, ich habe keine weiteren Informationen bei diesem. Welche Untersuchungen planen Sie? Für diese Patienten. Ja, genau. Ja, zunächst schaue ich mir ihre Körper an, dann würde ich ihre Lunge und Herz und Bauch abtasten und dann würde ich ihre Bauch und Herz und Lunge abhören. Dann würde ich EKG schreiben lassen, um eine kardiologische Ursache auszuschließen. Anschließend Lungenauskultation, ist das wichtig? ja, Warum? alle Untersuchungsmethode ist wichtig. Ja, genau, aber ich meine, was erwarten Sie bei Lungenauskultation? Bei Lungenauskultation erwarte ich Zum Beispiel, der Patient Veränderungen. oder die Patientin hat ja Organe Schädigung bei Lunge. Welche Schädigung könnte es sein und was erwarten Sie bei dieser Situation? Ich meine es. Pulmoner Hipertansiyon erwarte ich oder Lungenödeme. Lungenödeme. Ja, bei Lungenödeme erwarte ich verminderte Atemgeräusche. Und wir können auch ja, durch Inspektion diese Situation verstehen. Bei Inspektion erwarte ich Atemhilfemuskulatur oder Zyanose. Cyanose, ich weiß nicht, aber der Patient kann schwitzen und ja, Atemgeräusche können wir ja bemerken. Und wenn die Patienten sitzen, können Sie ja besser einatmen. Und welche Laboruntersuchung planen Sie? Ja, bei Laboruntersuchung würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Leberwerte, Nierenwerte und Ferritin für Anämie. Aber wir sind in Aufnahmen, nicht Ferritin. Ja, das war's. Der Patient hat Nokturie und ja, Ja, er hat auch Durst. Urinstatus bestimmen. Ja, könnte die Patientin auch Diabetes mellitus haben? Nein, laut Angaben hat sie keine Diabetes mellitus. Aber sie Aber es hat könnte sein, weil sie Durst haben und Nokturi haben. Ja, ich meine, wir können auch diese Situation Blutzucker, recherchieren, Hemoglobin überprüfen. A1C. Ja. Ja, okay, Sie haben recht. Und ja, wir haben diese Diagnose festgestellt. Ja, die Patientin hat seit 5 Jahren Arterie-Hypertonie, aber vielleicht brauchen wir ja, ihre Medikationen umstellen. Ja, richtig. Was planen Umstellen. Sie? Ja, was planen Sie oder was empfehlen Sie? Was planen Sie zur Therapie? Ja, zunächst würde die Patientin ambulanz behandeln. Wenn der Patient hypertensiv ein Notfall hat. Nein, intensivstationär aufnehmen. Okay, wenn der Patient oder wenn die Patientin hypertensive Krise hat, Ambulant behandeln. ambulant behandeln, okay. Und wie können wir den Blutdruck senken? Schnell oder langsam? Langsam natürlich. Okay, wie langsam? Ich würde zunächst einen Zugang legen und Flüssigkeit zuvor mit Elektrolyte einleiten. Ja, dann würde ich Lasix, Diuretika geben. Kann ich Diuretika geben? Oder Antihypertensiva geben, zum Beispiel Beta-Blocker, Angiorezeptor-Blocker, ACE-Hämmer. Okay, ich glaube, das ist abhängig von den Ergebnissen. Ja, richtig. Und ich glaube, wir können auch per oral ja, antihypertensive Medikamente geben. Aber das ist, ich glaube, das ist wichtig. Wir sollen den Blutdruck langsam senken. Und ich glaube, in der ersten Stunde sollen wir Maximum 20 bis 25 Prozent senken. In der ersten Stunde Maximum Maximal. 20, ja, yes. Das bedeutet nicht so schnell. Wenn wir schnell senken, ist das gefährlich? Was denken Sie? Natürlich ist es gefährlich. Das kann zu Hirnschädigung führen. Ja, Organschädigung verursachen, ich glaube. Und was empfehlen Sie der Patienten bei diesem Fall? Bei diesem Fall. Ich empfehle ihr, ihre Hausarzt regelmäßig zu besuchen Aber und Medikament. sie hat Probleme beim ja, bei der Hausärztin, ich glaube. Okay, eine neue Hausarzt aufzusuchen und ihre Medikamente anzupassen und Gewicht zu verlieren, Sport treiben, Diät machen. Sie ist Übergewicht. Oh, sie ist Übergewicht, ja. Ungefähr 35 Body Mass Index hat sie. 35? Ich glaube. Ich denke nicht. 1,87 Meter und 9. 67. Ah, 60, Entschuldigung, ich habe 80 verstanden, Entschuldigung. Im Pickup Ja. 87 oder 67? 80. Okay. Sie ist Okay. nicht Übergewicht. Ja, Okay. aber nicht Aber fit, Sport nicht treiben. fit. Aber Gewichtreduktion ist immer wichtig bei Ja, richtig. der Hypertension, oder? Ja, natürlich. Und was noch? Was empfehlen Sie noch? Ja, Veränderung, Lebensgewohnheiten Veränderung empfehlen Sie? Ja, natürlich ein Welche? Umschuss. Ja, fettarmisches Ernährung, Ballaststoff reicht Ernährung. Fettarmiges. Zunächst. Zunächst. Salzarmig, oder? Ja, ich weniger Salz zu konsumieren. Und ja, empfehlen Sie Sport zu treiben? Ja, ich habe erwähnt, Sport treiben, Diät machen. Ah, okay. Okay, Entschuldigung. Und regelmäßig Medikamente einzunehmen und regelmäßig Blutdruck zu messen. Ja, Sie haben es gesagt. Und okay, vielen Dank für diese gute Vorstellung. Nehmen Sie bitte Ihr Zertifikat. Ich wünsche Ihnen. Wir haben keine Zertifikat bekommen. Die Ja. Zertifikat waren wir uns sagen. Ja, wir nehmen direkt. Wir nehmen direkt nach der Prüfung, Bizde nehmen hafta wir direkt. Ja, ich sonuna verstehe, ja. Morgens abends oder oder nächste eine Tag E-Mail, eine E-Mail. bekommen wir Ja, neue, ja. verstehe. Aber das ist meine Bitte. Okay, während der Prüfung wird es gefragt, was ist Entgleisung? Aber ich weiß nicht, was ist Entgleisung. Das Gibt ist es eine jemand? allgemeine Ausdruck, ich glaube. Ja, Aber wissen Sie, Gleis, ja, raydan Gleis. çıkmak abi. Gleis ray, Entgleis Okay, ama raydan onu çıkmak. biliyorum abi, raydan çıkmayı biliyorum. Bunu nasıl ifade edeceğim? İşte kriz yani, hani şey de neyse, anlaşılmıştır herhalde. Desuk Hipertansif kriz aus, değil mi? desuk trit Gleis aus mu diye. Hipertansif kriz direkt Ya olmuyor değil mi İbrahim hocam abi? öyle anlat. Kelime önce kelime Entgleisung. anlamını anlat. Ondan sonra da normal sınırlardan hani hasta kontrole gitmiyor. Özür diliyorum Kemal hocam girdim araya. Sıkıntı yok, aldı estağfurullah. İbrahim hocam bu hasta 5 yıldır hipertansiyon hastası tanısını almış fakat ilaçlara çok şey yapmıyor. Hani ben diyetimi İki dikkat sene ilaç kullanmadı ederim. dediniz. İki Evet. sene ilaç kullanmadı dediniz. İlk iki Ben sene. kaçırdım orayı abi o zaman. 2 sene. Aha. Sen bana o yüzden sordun. Ben İki kaçırmışım. yıl bu hasta ilaç almıyor. Tabii ki çeşitli. Hocam çok çeşitli şeylerle geliyor bu tansiyon. 3 vakayla birlikte geliyor. Karışıyor zaten. Yani bu 3 vaka kolay gibi görünse de hani kolaylık şuradan klinikte çok karşılaşıyoruz gibi görünse de bizim şekeri, diyabeti, burnout hastasını, anamnezini, yani öyküsünü, for Erkrank karıştıra karıştıra bize soruyorlar. Bu hasta 2 ilacı şey yapmıyor. Ben diyor spor yaparım diyor. Bilmem ne yaparım. Zaten çok yoğun çalışırım. Son 3 yılda almaya karar veriyor. Bu hasta normalde İbrahim hocam seni şaşırttı, beni de şaşırttı. Her zaman şaşırtıyor. Übergevik değil. Yani bu hastada gerçekten baktık ki hipertansiyon ya da DM ya da burnout düşünüyoruz. Vakit yok. Gerçekten hasta çok konuşuyor. Ama Kemal hocamın da belirttiği gibi kafadan başlayıp aşağı kadar vegetatif anamnezi hepsini tabii ki değil ama fiberi sorduğun zaten Leymung, Taipalsgefühl hemen altına inip Herzrasen onu zaten hastada şey yaptı Brustengegefühl sen atım notu sordun. Hemen aşağı inip Übelkeit erbrechen sordun. Stuhlgang wie ist ihr Stuhlgang Vasalasın? Hemen aradan bir Vasalasını orada söyleyebiliyor. Yoksa söylemiyor gerçekten. Hemen aşağı inip ne sorabiliyoruz oradan? Ne kaldı? İşte yemeği içmeyi, gevihti sordun o güzel bu hastada. Hani genelde bu hasta BMI'sı yüksek geliyor ama burada şey geldi. Hani Pekala. ayırıcı tanıya burnout'u koymaman lazım diye düşünüyorum İbrahim hocam. 3 günlük bir şikayet için evet, burnout çok, yani 3 gün Şimdi yani. hocam bu 3 gün diyor aslında da evet 3 gündür kop şımartısını işte bu şirindel atakla gelmesini işte gözünün önünde şey aslında bu hastada sanki var da görmeziye geliyor gibi de hani Burnout yerine diyabet denilebilir bence. Şu an düşünüyorum da. tabii. Diyabet. Yani hastanın Bu şikayetini hastada zaten tabii. iki defa söyledi. Durstabın ve 3 litre su içiyorum diye. 3 litreye direkt normal dediniz. Evet, normal olabilir ama değişiklik var mı diye sormak gerekiyor. Önceden az mı içiyordunuz? Hani Evet. bu bir Gevonheit Bir diye de şöyle, düşünüyorum. normal hastaneden farkı şu, orada süre yazıyor. Ben süreyi bir şekilde yetiştirmek istiyorum. Evet. Haklısınız, haklısınız. Tabii. %100 Onun haklısınız. şeyi de var. Hani ben o muhabbete girersem buradan bir iki dakikam da buradan gidecek şeyi O var. muhabbete girme ama diferansiyel tanıya yazman lazım, anladın mı? Onu Tayl 3'te anlatabiliyor olmak lazım inşallah. Bir Tabii canım, diferansiyel diagnozun amacı şey değil mi? Yani bir de argument bulup background'e edip şey yapmak. Onu Ausschluss etmek. Yani Kesinlikle. dolayısıyla zamanı yeterli görmediği için, hani her ne kadar Beruf Beding'de şikayetler olsa da hani zaman şeyle uyumlu olmadığı için burnout'u Ausschluss diyebilir herhalde kişi. Abi Yani şöyle, ben zannediyorum tabii. yine söyleyeyim, Düsseldorf'tan girecekler için. Ben 17 tane tecrübe okudum. 17 tane tecrübe vardı herhalde. Ya hepsi burnout'tu. Yani ablanın söylediği vaka eski bir fail olabilir. Ben denk gelmedim. Zaten hipertansif kriz geçen sene ben sınava girdiğimde çıkmıyordu. Ben sınava girdikten benim şansıma, yani zaten kaldım da. Ama yine de 2 gün sonra çıkmaya başlamış. İlginç bir şekilde. Ondan sonra şimdiye kadar baya bir çıkmış ama tamamıyla burnout, ki o beraber şeyi kabul etmiyor, hipertansif Entgleisung'u kabul etmiyor. Bu arada Entgleisung'un tabiri için güzel bir akılda kalıcı şey buldum. Fallus değer kontrolüymüş. Kontrol gücü. Einfach unkontrollierte. Abi, Ya unkontrollierte hipertansiyon. kontrolliyet. Arteriyel hipertoni. Unkontrollierte, o da nicht gut eingestellte. Ya. Ya. Şimdi hocam, burnout evet geliyor. Burnout için tansiyon normal olmalı, unutma. Her gün ölçüyorum. Hatta bu sabah ölçtüm, şuydu. Şekeri için istersen burnout'u da hani Evet abla, sana oynayabiliriz. dedim ya normal diye az önce. Dedim ya, az 3 gün önce ölçmüş normal diye. Ama 3 gün Tansiyon. önce ölçüp normal demek ne kadar doğru acaba? Yani dahiliyeci arkadaşım diyor haftada bir ölçse yeter diyor. Ben ona Ama güvenerek o... Jennifer'ler ne bekliyor? Trostan burnout tanısı koyduğumuz hastaya şey yazmak lazım. Bir, hasta Lügen'de olabilir. Tabii bunu Oberarzt'a böyle Zaten anlatmıyoruz ama. Lügen. Zaten Oberarzt diyor ki sence hasta doğru mu söylüyor? Hayır, hasta yalan söylüyor. Evet. Dolayısıyla Hastanın tek bir derdi var, fürülentiye gitmek. ayrıca tanıya, burnout'ta zaten unkontrolü hipertansiyon, işte hipotirozi ya da şey yazabiliriz. Şimdi hocam, benim her simülasyonda hissettiğim şu ve kendime öncelediğim, önemsediğim ders şu alıyor. Hani cebinize alıp konulacaklar gibi. Oberarzt karşısında inşallah, yani onun her sorduğu soru bizim açığımızı arıyor gibi hissetmeyip, bu Biraz öyle değil duyguya abla ya sanki. kapılmayıp, yok hani şöyle, ben şu anda ben bu kendim için bunu söylüyorum. Çünkü çok yetersiz hissediyorum. Belki bu benim kendi iç duygumdandır. İnşallah şurada kalabilmek. Ben şu anda sınavdayım ve tabii ki o bana soru soracak. Çünkü benim şıprahemi ölçecek. Hani burada kalabilirsek inşallah bu çizgide bir 10-15 dakika, 18 dakika neyse çıkana kadar kalabilirsek, öbür türlü istemeden de beyin mesela şey diyor, wie habe ich erwähnt diyor, habe ich erwähnt diyor, ya da karşımızda ne beklediğini bilmediğimiz ama şunu bekliyor diye düşüneceğiz. Bizi konuşturmaya çalışıyor, tepkimizi ölçmeye çalışıyor. Sabırlı mıyız, sükunetli miyiz? Belki onu ölçmeye çalışıyor. Bilmiyorum artık. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Şey de yaptık, fünf yarını hocam söyledi. İbu 600 resept filiht biliyorsunuzdur. Biliyorum. Ben Okey. kocamınkini kullanıyorum deyince. Evet. İbu 400 de alıyorum diyor hasta. Burada da vaktimiz kalırsa Trostem, hani alabiliyoruz kendimize eczanelerden ama hani o ne Arzt Lichterat ich empfehle Ihnen nicht. Hocam Bir de arkadaşlarım düzeltsinler beni. Düsseldorf sefaciyi sevmiyor diye biliyorum. Filaç şu denebilir. Kupşi Mertz'in zor Sefaci ama gelente yani neyi sefaci. sevmiyor? Efendim? Sefaci ama yani o. Hocam öyle de bilmiyorum. Sanki Ya Çetin şöyle, hocam. sadece sefaci değil. Bir tane jüri var abla. O genel olarak her şeye, yani nauseaya Evet. da deme diyor. Hasta sana ne dediyse bana onu söyle. Türkiye'de de öyle doktorlar vardı, hocalar vardı. Hani Evet. hasta diliyle bize anlatın diye. Hani orada çünkü sen kendini Anladım. yorumlamış oluyorsun sefaci diyerek. Belki senin yorumladığın gibi değildir. Anladım. Hastanın ağzından çıkan Şimdi kelimeyi sağlık bana söyle çekmecesi. diyen. Evet. Şu an yapamayacağım ya. Yani Okey. şu an salonu kaldırıyorum. Gördün mü? Şey diyeceğim. Yoksa biliyorum sefaciye şeyler. Komşu mersi derim abla, canıma minnet. Bana daha fazla uyar yani. De mutlaka de. Yani Şeyde ben sefaciye müdür sevimi hizmetçi seve seve derim. şöyle diyebiliriz hocam, biz de sıkıntı çekiyoruz, bir ay sonra da biz gireceğiz bu darboğaza. Kimisi de dediğin gibi iki jüri öyle istiyor, ikisi buna zor gelen test sefaci diyebiliriz belki sadece. Bir de dediğim gibi mesela ben sınavda konjüktif angst kullandım. Bazen de konjüktif angst kullanma. Tamam ben de elimden geldiğince kullan bile. O dönem ezberlemiştim, hani ezberden tak tak tak Kursta da söylüyordum. öyle öğrendik hocam. Yani ama şimdi Normal ben de onun kurstaki sıkıntısını hocanın numarası yazıyorum. vardı. Sordum, ben sana terli güçte kullan demedim. Biraz sıkıntılı bir hocaydı. Ya Ben sana bırak Allah terli güçte aşkına. kullan demedim. Ben Nerede sana terli içinde kullanacağız? kullan dedim diye. Ha, Ben terli çok içinde de komik. kullanmadım. Terli Çok içinde de komik. kullanmadım. Tayliki'de zaten bizim şey Steamworks. sitihvörtümüz. Şimdi hocam bir de sınavda hani relevanteleri sunuyoruz. Bunu unutmuyoruz. Okay. İnşallah. Ama tabii ki bir ilaç veya bir Vorerkrankungen önemli. Ama Hühner algı önemli mi? Değil mesela. Mit bek wie mir schuhe können Çetin Sie. hocam, İbrahim hocam, İbrahim hocamın da tam sesinin çıkmayası tuttu vallahi. Tam onun vakasıydı. O hazırlanacaktı. Nasip inşallah iyileşirse hipertansif kriz tam ondan bir dinleyecektik hayırlısıyla. Hocam Evet, toparlasın da. ben de tam öyle düşünmüştüm. İbrahim abi böyle bir yine güzel bir özet. Daha önceden bir miyokard enfarktüsüne güzel bir sunum yapmıştı, spontan. Yine bugün de öyle bir şey yapar diye ümit etmiştim. Nasip Allah kısmet şifa inşallah versin önümüzdeki günlerde. inşallah. Öyle öyle. Tabii İbrahim hocamız Evet. şifa birkaç gün içinde iyileşir inşallah. Çok geçmiş olsun İbrahim abi. Allah razı olsun abi. Sesim biraz bozuk, kusura bakmayın. Yok yok abi, estağfurullah. Siz kendinizi zorlamayın. Ben de yattım şimdi biraz da. Siz istirahat edin abi. Allah şifa versin. İbrahim hocam, size de başarılar diliyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde, İnşallah çok kolay bir apandisit şekilde. gelir. Böyle Güzel tertemiz. yumuşak bir jüri Yok inşallah. öyle, ben ikinciyi tercih Apandisit var ya. ediyorum. Ben ikinciyi tercih ediyorum. Apandisit gelip zorlu bir komisyonla problem yaşanabilir. Evet. İnşallah böyle sizin Kesinlikle. yanlışlarınızı espriyle söyleyen, Evet. majör yanlışları minör gören, minörlere de İnşallah. espriyle karşılık veren çok basit bir şey, olay olur inşallah sınav Amin, amin geçmesinde. inşallah. Mümkün, biliyorsunuz mümkün yani. Tabii ki Mümkün. bizim Düsseldorf'ta tam mümkün. Ya bu her yerde İnşallah. geçerli. Almanya'nın birinci kuralı, sizin değerlendirilmeniz her zaman bulunduğunuz eyalete muhatap olduğunuz kişiye göre değişiyor. Normal bir durum. Bu her yerde geçerli. Almanya'da biraz daha herhalde bunu hissediyoruz. Allah İnşallah. yardımcınız olsun. Allah iyi insanlara denk getirsin. Amin. Bir ekibe denk getirsin inşallah. İnşallah. Hocam acizane bir tavsiyem, çok güzel dua ettiniz. Bu duanın amini de artık şu olmalı diye düşünüyorum. İbrahim Demir kardeşim mektubunu tam yazmalıyız. Tam derken %60, %80 yazmalıyız. Bunu unutma lütfen. Yapabilecekmişiz gibi geliyor. Benim sesim açık mı? Ah, Evet, duyuyoruz, duyuyoruz duyuyoruz abla, abla. duyuyoruz. Hocam yapabileceğiz gibi geliyor. Çünkü sonuçta Tile Einstein'da anamnez aldık. Tile 3'te sadece sitihvört yazacağız. Bizde böyle oluyor. Ama Evet, yine de onlarda öyle olmuyor. bir übung yapmak gerçekten çok şey, çok önemli. Hani bugün hiç olmadı bu konuyu, ACS'yi hani yapıp bana atarsan ben bir bakarım inşallah. Anne yanık kokuyor. Dur canımsın. Ses açık. Tamam hocam, Allah kolaylık versin. Tamam abla, ben şimdi kahvaltı yapayım. İstiyorsan sonra benle sen Tayli 2'ye bakabilir. Senin de sınavın yakın çünkü. Aynen, tayl 2, tayl 3 de bakabiliriz. Bu hipertansiyonda sen yaz bana. Tamam. Hadi, Allah'a emanet olun. Sağ olun Başarılar hocam. İbrahim Kemal hocam. hocam. Allah Başarılar yardımcımız İbrahim. olsun. İbrahim hocam başarılar. Evet, Teşekkür müjdeler ederim verin. abi. Yarın bekliyoruz inşallah. İnşallah. İnşallah hocam yarın girer. Allah yardımcın olsun abi. Salı cevap alacak. İbrahim destekçin geliyor mu? Osman desteğe gidiyor musun Osman? Ne destekçisi abi? Orada Osman gidip Refakat. fotoğrafını paylaşacak seninle, ama paylaşacak mı Yok acaba abla, bilmiyorum. biz fotoğraf paylaşmıyoruz. Hadi bakalım, Allah yardımcın olsun. Abla herhalde yemek yendi, kız bir şey söylediydi. Tamam, gidiyorum. Bir şeyler yanıyormuş. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi ben de kahvaltı için çıkıyorum, eğer Kendinize soruysa iyi olay. bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah Afiyet kolaylık olsun versin. hocam. Görüşürüz. Sağ olun Kemal hocam.